Zu meinem 105. Geburtstag von Genossen Kim Il-sung fand am 12. April im Hafen Chongjin eine Festveranstaltung der Besatzung des Schiffes Haupan 6 unter der Flagge von Fiji statt. Die Teilnehmer legten zuerst an den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Stadt Chongjin Blumenkorb und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Auf der Veranstaltung wurde ein Brief an Marschall Kim Jong-un angenommen.